Du bist so Foto. Du auf einer Feder, gebettet in ein nacktes Kleid aus nichts. Im Sucher meiner Retroperspektive und einem Hauch dazwischen, der verlockend wirkt. Verflogen wie der Farbabriss verflüchtigt, in diesen Schein aus Werbung eingetaucht. Ich glaube Venus vor dem V und lese mit diesem Pinsel deine wahre Wirkung auf. Ich bin real geneigt, dein Spiel zu glauben, den deine Lippen ausgesprochen jetzt in diesem Augenblick mir sagen wollen. Vielleicht hast du sie dir geleckt und ich höre diese ungesagten Worte, dass du mich willst, weil du mir so gefällst.